Fjodor Dostojewski. Weiße Nächte. Hörspiel mit Andreas Walter Schwarz, Gertrud Kückelmann und Klaus-Jürgen Wusso. Regie: Ludwig Krämer und Ernst Schnabel. Produktion: Westdeutscher Rundfunk. Es war eine wundervolle Nacht. Wissen Sie, eine Nacht, wie sie nur in unserer Jugend vorkommen kann. Der Himmel war voller Sterne und so hoch und hell, dass man sich bei seinem Anblick unwillkürlich fragen musste, kann es wirklich unter einem solchen Himmel ärgerliche, launische Menschen geben? Das ist nur eine jugendliche Frage, eine sehr jugendliche Frage. Aber Gott möge sie oft in unsere Seele eingeben. Ich wohne in Petersburg, seit 8 Jahren schon, und ich kenne die Petersburger Nächte, die Dezembernächte mit Nordsturm und Schneetreiben, dass einem der Atem stockt und die Augen blind werden, und die anderen, die im Januar, Februar, wenn der Ostwind weht und es kalt ist, kalt, dass die Luft gefriert und still und hell und starr über der Erde steht, wie ein Eiskristall, und die Nächte im Frühling, wenn das Tauwetter kommt und die Erde und der Himmel ein einziges Strömen und Fließen und Rinnen ist, aus dem dann eines Tages die Erde wieder emportaucht, trocken, braun, warm. Und dann wird es Sommer. Die Sommernächte sind die unvergesslichsten von allen. Sie sind aus Seide gemacht, aus violetter Seide im Mai und wenn es Juni wird, aus blauer. Und wenn der Juni zu Ende geht, werden sie hellblau, fast weiß. Die Sonne versinkt nur noch für kurze Zeit und es wird nun still auf der Welt. Nicht dunkel und doch Nacht. Es ist eine einzige Herrlichkeit. Und damals war es Mitte Juni. Es war die erste helle Nacht in jenem Jahr. Die Nacht des 14. Juni. Ich weiß es noch. Ich war den Tag über unterwegs gewesen und kehrte erst spät in die Stadt zurück. Es schlug schon 11, als ich mich meiner Wohnung näherte. Ich ging langsam. Die Nacht war so schön. Ich hatte viel Zeit, denn es wartete ja niemand auf mich. Die Straßen waren ganz leer. Eine Droschke fuhr vorbei. Ein Mann saß darin. Danach war es lange still. Petersburg war wie ausgestorben. Und ganz allein für mich da. Die Straßen, die Häuserfronten, der Himmel mit den Sternen darüber. Die ganze Nacht. Auch das Klavier. Auch die Musik, die einmal über mir aus einem Fenster klang, als ich mich dem Kanal näherte. Auch sie war für mich allein bestimmt. Alles gehörte mir. Und dann geschah etwas und dann gehörte mir wirklich mit einem Mal alles. Petersburg, die Welt, alles. Ich war nicht mehr allein. Denn an meiner Seite ging ein junges Mädchen. Es war wie ein Wunder. Fast weiß ich nicht mehr, wie es gekommen ist. Was blieb mir denn anderes übrig, als sie zu rufen? Ich habe sie doch vorher schon gesehen. Und? Und? Und gehört. Was haben Sie gehört? Dass sie weinten. Sind Sie deshalb stehen geblieben? Nein, nicht deshalb. Ich wollte sie ansprechen, aber ich hatte nicht den Mut. Und als sie plötzlich wegliefen, hatte ich auch nicht den Mut, ihnen zu folgen. Aber wie der fremde Mann auf mich losstürzte, da hatten Sie ihn. Fürchten Sie sich vor jungen Mädchen? Nein. Aber hat er Ihnen etwas getan? Nein. Er stürzte plötzlich aus einem dunklen Hausflur auf mich los und hat mich festgehalten. Da habe ich geschrien vor Schreck. Ich war so sehr erschrocken. Hat Ihnen wirklich nichts getan? Aber nein, es war nur der Schreck. Darf ich Sie etwas fragen? Was denn? Weshalb sind Sie vorhin plötzlich weggelaufen? Vorhin, zuerst, als Sie da standen und weinten und ich vor Ihnen stand. Ich kannte Sie ja nicht. Sie blieben stehen und ich dachte, dass Sie mich ebenfalls... Und jetzt kennen Sie mich? Doch, ein wenig, aber noch nicht sehr gut. Warum zittern Sie zum Beispiel? Ihr Arm zittert, ja? Ich bin auch erschrocken. Vor dem Mann aus dem Hausflur? Nein, nicht vor dem Mann. Vor Ihnen. Nein, auch nicht vor Ihnen. Ich bin noch niemals... Sie müssen wissen, nicht einmal im Traum hätte ich mir gedacht, dass ich plötzlich neben Ihnen gehen würde. Ich weiß im Grunde nicht einmal, wie ich mit Ihnen reden muss. Habe ich schon etwas Dummes gesagt? Im Gegenteil. Wenn ich aufrichtig sein soll, müsste ich Ihnen sogar sagen, dass ich es schön finde, dass Sie jetzt nicht wissen, was Sie reden sollen. Sie werden mich noch dahin bringen, dass ich es weiß. Und dann bin ich mit meinen Mitteln am Ende. Mit Ihren Mitteln? Mit was für Mitteln? Mittel, wozu? Das war nicht schön gesagt. Verzeihen Sie. Sie können nicht verlangen, dass ich mir jetzt nicht wünschen soll, Ihnen... Mir zu gefallen, ja? Ja. Bitte seien Sie mir nicht böse. Hören Sie erst, was ich für ein Mensch bin, ehe Sie mir böse sind. Ich bin 22 Jahre alt. Ich habe noch niemals mit einer Frau geredet. Ich fantasiere nur jeden Tag davon, dass ich einmal einer begegne. Wenn Sie wüssten, wie oft ich schon auf diese Weise verliebt gewesen bin. In wen denn? In niemanden. In ein Mädchen, das ich mir ausdenke. Die wollte ich ansprechen. Auf der Straße. Der wollte ich sagen, dass sie ein paar Worte wenigstens mit mir reden sollte. Darum wollte ich sie bitten. Wenigstens darum. Dass ich jetzt hier neben Ihnen gehe, geschieht aus demselben Grund. Aber Sie lachen ja. Oh, seien Sie mir nicht böse. Warum haben Sie nicht einfach ein junges Mädchen angeredet? Es gibt doch so viele. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich es nicht gewagt habe. Und dann hatte ich mir doch eine ausgedacht. Keine bestimmte, aber... Und woher wissen Sie nun, dass ich so eine bin, wie Sie sich ausgedacht haben? Warum entschlossen Sie sich, gerade vor mir stehen zu bleiben? Sie waren allein. Und dieser Mann aus dem Hausflur. Auf der anderen Kanalseite noch, da wollten Sie mich doch auch schon anreden. Sie standen dort und wie ich vorbeiging, da weinten Sie. Ist es so ungewöhnlich, dass ich Ihnen helfen wollte? Nun, nein. Aber lassen Sie es gut sein, wir sagen uns jetzt gute Nacht. Ich brauche nur noch durch diese Querstraße hier, ich danke Ihnen. Und wir werden uns nie wiedersehen? Schauen Sie an, zuerst wollten Sie nur ein paar Worte und jetzt? Aber vielleicht... Vielleicht treffen wir uns ja einander einmal wieder. Ich werde morgen hierher kommen. Und jetzt stellen Sie auch schon Forderungen. Es sind keine Forderungen, hören Sie mich doch an. Ich muss morgen Abend hierher kommen. Ich bin ein Träumer, verstehen Sie das? Ich lebe gar nicht in der Wirklichkeit. Heute Nacht, ich werde das nicht mehr vergessen können. Und deshalb muss ich morgen hierher kommen. Und übermorgen auch und jeden Tag. Bloß damit ich immer daran denken kann, dass Sie heute Nacht neben mir. Träume, haben Sie gesagt. Ich werde auch hierher kommen. Auch um 10 Uhr. Ich sehe schon, dass ich es Ihnen nicht verbieten kann, auch um 10 Uhr hier zu sein. Es schadet auch nichts, wenn Sie kommen. Erstens kommt vielleicht wieder ein fremder Mann aus einem Hausflur und dann möchte ich Sie auch wiedersehen und ein paar Worte mit Ihnen reden. Was denken Sie jetzt von mir? Glauben Sie nicht, dass ich jedem so leicht ein Wiedersehen bewillige. Ihnen würde ich es auch nicht. Aber das mag ein Geheimnis bleiben. Wir müssen nur noch einen Vertrag vorher miteinander machen. Einen Vertrag? Reden Sie, Sie kennen mich. Eben deshalb, weil ich Sie kenne. Also erstens, Sie dürfen sich nicht in mich verlieben. Bitte nicht. Das darf nicht sein. Ich will es Ihnen schwören. Nicht schwören. Sie sind imstande, Feuer zu fangen wie Schießpulver, das weiß ich schon. Aber ich habe auch niemanden, mit dem ich reden und den ich um Rat fragen kann. Natürlich soll man da nicht gerade auf der Straße suchen, aber Sie sind eine Ausnahme. Ich kenne Sie, als wäre ich 20 Jahre lang mit Ihnen zusammen gewesen. Nicht wahr? Sie werden mein Vertrauen nicht täuschen. Sie sollen es sehen. Aber ich weiß nicht, wie ich diese 24 Stunden überstehen soll bis morgen Abend. Schlafen Sie nur fest. Denken Sie daran, wie viel Vertrauen ich Ihnen schon geschenkt habe. Aber als Sie vorhin fragten, ob Sie sich denn wegen Ihres Mitleids mit mir entschuldigen sollten, habe ich gleich gedacht, Ihnen könne ich Vertrauen schenken. Vertrauen? In welcher Sache? Lassen Sie das. Es muss mein Geheimnis bleiben. Bis morgen wenigstens. Vielleicht werde ich es Ihnen morgen sagen. Aber erst muss ich Sie noch besser kennenlernen. Ich werde Ihnen morgen alles von mir erzählen. Gut, Sie sollen mit den Bekenntnissen den Anfang machen. Einverstanden. Wie sollte ich nicht einverstanden also sein? Also bis morgen dann, ja? Ja. Sie wohl. Jetzt sind die 24 Stunden schon herum und Sie haben sie überstanden. Aber wenn Sie wüssten, wie ich sie überstanden habe. Ich bin schon seit 2 Stunden hier und den ganzen Tag... Ich weiß, ich weiß. Wissen Sie, warum ich überhaupt gekommen bin? Nicht zum Schwatzen. Wir müssen uns in Zukunft verständiger benehmen. Verständiger? Ja. Ich habe heute lange über Sie nachgedacht. Und was haben Sie herausbekommen? Dass wir noch einmal... ganz von vorne anfangen müssen. Denn eigentlich, gestern habe ich mich wie ein Backfisch benommen. Das will ich wieder gut machen. Und deshalb will ich heute zuerst erfahren, wer Sie sind. Was sind Sie für ein Mensch? Fangen Sie an. Erzählen Sie mir Ihre Geschichte. Wer hat Ihnen denn gesagt, dass ich eine Geschichte habe? Ich habe keine. Aber wie haben Sie denn dann überhaupt gelebt? Ganz ohne alle Geschichten. Ich war immer allein. Wie meinen Sie das? Sind Sie nie mit anderen Menschen zusammengekommen? Doch, das bin ich. Aber ich war dennoch immer allein. Haben Sie mit niemandem geredet? Nein, mit niemandem. Und das müssen Sie mir erklären. Oder warten Sie, ich kann es mir schon denken. Sie haben wahrscheinlich eine Großmutter wie ich. Meine ist blind und lässt mich nicht aus dem Haus. Ich habe fast das Sprechen verlernt. Und als ich vor 2 Jahren einen Streich verübte und sie sah, dass sie mich auf keine andere Weise festhalten konnte... Da heftete sie mit einer Nadel ihr Kleid und das meine zusammen. Nun sitzen wir beieinander ganze Tage. Sie strickt Strümpfe trotz ihrer Blindheit und ich sitze bei ihr und muss nähen oder vorlesen. Oh Gott. Aber nein, ich habe keine solche Großmutter. Und weshalb sitzen Sie dann immer zu Hause? Ich denke. Ich muss immer zu denken. Und woran denken Sie? Och. Aber sagen Sie, wie heißen Sie eigentlich? Endlich. Ich dachte, Sie würden es vergessen. Ich heiße Nastjenka. Und Sie? Michael. So. Na, nun sagen Sie mir, woran Sie denken. Ach. Nastenka. Na, Sie müssen es mir sagen. Ich denke an alles. An den Trojanischen Krieg und an Kleopatra und an Danton und Kolumbus und Anna Boleyn und Rumpelstilzchen und Karl den Großen und die schöne Helena. An Sie denke ich auch. An alle. Oh mein Gott, warum denn? Ich bin überall dabei. Auch bei Rumpelstilzchen? Auch bei Rumpelstilzchen und Karl dem Großen und bei Kleopatra auch. Bei allen. Es kommt von allein. Und ich komme nicht davon los. Aber Sie verpassen ja darüber alles. Ja, darüber verpasse ich alles. Das ist meine Lebensgeschichte. Wissen Sie, was ein Träumer ist? Wie sollte ich das nicht wissen? Ich bin selber eine Träumerin. Wenn ich neben meiner Großmutter sitze, was kommt mir da nicht alles in den Sinn? Wissen Sie, was ich mir neulich ausgedacht habe? Ich habe mir ausgedacht, dass ich einen chinesischen Prinzen heirate. Es hilft einem ja auch manchmal, wenn man träumen kann. Vor allem, wenn man sowieso schon etwas hat, woran man denken muss. Wenn Sie schon einmal den Kaiser von China geheiratet haben, dann verstehen Sie mich auch. Dann wissen Sie genug von mir. Ja, ich glaube, ich kenne Sie jetzt. Aber ich weiß noch nichts von Ihnen, Nastenka. Doch, Michael. Die Hälfte meiner Lebensgeschichte kennen Sie schon. Das heißt, Sie wissen, dass ich eine Großmutter habe, das ist schon meine halbe Geschichte. Und wenn die andere Hälfte ebenso kurz ist wie diese. Sie dürfen mich nicht unterbrechen. Ich habe also eine Großmutter. Die nimmt eine Nadel und heftet meinen Rock fest an den ihren, sodass ich nicht weglaufen kann, ohne dass sie es merkt. Das ist also die eine Hälfte meiner Geschichte. Ich bin gefangen. Einmal versuchte ich es mit einer List und überredete Fjokla, sich auf meinen Platz zu setzen. Fjokla ist unser Dienstmädchen, sie ist taub. Sie setzte sich also statt meiner hin. Die Großmutter schlief gerade. Ich steckte ihnen die Röcke fest und ging zu einer Freundin. Aber die Sache ging übel aus. Großmutter wachte auf und fragte etwas, weil sie dachte, ich säße noch neben ihr. Fjokla sah zwar, dass Großmutter ihren Mund bewegt, aber sie ist sehr taub und verstand es nicht. Da zog sie einfach die Nadeln aus ihrem Rock und lief davon. Lachen Sie nicht über meine Großmutter. Was kann ich denn machen, wenn Großmutter nun einmal so ist? Aber ich habe vergessen, Ihnen zu erzählen, dass wir ein eigenes Haus haben. Ein ganz kleines, hat nur 3 Fenster auf die Straße hinaus, ein Holzhaus und schon ganz alt. Und oben hat es noch ein Halbgeschoss und da hinein zog ein neuer Mieter. Wo war denn der Alte? Och, das war ein ganz kleines, dürres Männchen gewesen. Taub, stumm, blind, zuletzt auch noch lahm. So dass es ihm einfach nicht mehr möglich war, noch auf der Welt zu leben. Da starb er. Und wir brauchten einen neuen Mieter. Wir brauchen doch die Miete, denn außer Großmutters Pension haben wir nichts. Und wir fanden einen. Großmutter nahm ihn, weil er nichts vom Mietpreis abzuhandeln versuchte. Aber kaum hatte er das Zimmer verlassen, da hat sie sich schon ganz genau nach ihm erkundigt. Sie sollten Großmutter einmal hören. Wenn sie etwas erfahren will, sie rückt nicht mit der Sprache raus. Nicht gleich, oh nein. Sie geht drumherum, wie um den heißen Brei. Und dabei weiß ich doch schon, was sie will. Sie sollten sie einmal hören, Michael. Sie können sich das nicht vorstellen. Das war also der neue Mieter. Ja, ja, die Zeiten. Schneit es draußen, Nastenka? Aber Großmutter, es schneit doch nicht. Es ist doch erst Oktober. Und da soll es nicht schneien? Früher hat es im Oktober immer schon geschneit. Überhaupt früher. Der Alte war mir auch lieber. Welcher Alte denn, Großmutter? Der alte Mieter natürlich. Der hatte ein gesetztes Wesen. Ordentlich still. Und dafür war er ja auch stumm. Wie er hier einzog, konnte er noch reden. Nein, nein, nein, er war mir auf jeden Fall lieber. Er war ein gesetzter Mann. Dieser Neue dagegen, der Alte ging auch nicht aus und war ordentlich und blieb zu Hause. Du weißt doch noch gar nicht, ob der Neue ausgeht. Er ist doch erst vor einer Stunde gekommen. Ich weiß, Kind, aber er hat sowas im Wesen. Das kenne ich schon. Ist er eigentlich jung oder alt? Nicht gerade jung und auch nicht gerade alt. Hab ich's nicht gesagt. Und wie sieht er aus? Gott, Großmutter, wie soll er denn aussehen? Ich meine, ob er ein angenehmes Äußeres hat. Ja, das hat er wohl. Na, siehst du, ich hab's doch gesagt. Gott straft uns. Nastenka, lass dir gesagt sein. Er geht dich nichts an. Hast du verstanden? Ja, Großmutter, er geht mich wirklich nichts an. Na ja, das sagst du so. Nein, nein, es ist wirklich eine Strafe Gottes. Was sind das für Zeiten? Ein Mieter in kleinen Verhältnissen und dazu noch mit einem angenehmen Äußeren. Ach, wenn ich an früher zurückdenke. Ja, Großmutter, früher hat es im Oktober schon geschneit und die Sonne hat wärmer geschienen und die Milch ist auch nicht so schnell sauer geworden. Ist das nicht so? Aber Nastjenka, können Sie ihr das verdenken? Aber sie hat mich doch erst darauf gebracht, nachzudenken, ob er jung und hübsch sei, Michael. Und damit hat es doch angefangen. Was? Ach, was. Sie hat mich erst auf den Gedanken gebracht. Er hieß übrigens Ilja mit Vornamen. Aber sie war es selber, die mich zuerst draufgebracht hat. Ich habe ihn so selten gesehen, aber immer wenn er einmal kam, fing Großmutter an. Es war genauso mit den Büchern. Mit was für Büchern? Er war ungefähr 14 Tage bei uns und ließ uns durch Fjokla sagen, er habe viele französische Bücher und es seien lauter gute Bücher, sodass man sie lesen könnte. Ob Großmutter also nicht wünsche, dass ich sie ihr vorlese, damit wir uns nicht langweilten. Und Großmutter ließ ihm durch Fjokla danken, ließ aber nochmals fragen, ob es auch moralische Bücher seien. Denn weißt du, Nastjenka, wenn es nämlich unmoralische Bücher sind, dann darfst du sie unter keinen Umständen in die Finger bekommen. Du würdest nur Schlechtes daraus lernen. Na, was steht denn dann darin? Ach, was da drin steht, in solchen Büchern steht, wie junge Männer junge Mädchen verlocken. Anständige junge Mädchen. Und wie sie dann unter dem Vorwande, sie heiraten zu wollen, sie aus dem Elternhaus entführen, wie dann die unglücklichen jungen Mädchen ihrem Schicksal überlassen bleiben. Ha? Dann gehen sie auf die kläglichste Weise zugrunde. Ich habe viele solche Bücher gelesen. Ach, die sind voll Gift. Alles ist wunderbar darin geschildert. Schön, ganz wunderbar. Und man sitzt die ganze Nacht wach und liest und liest und liest. Sieh dich vor, Nastjenka, und lies sie nicht. Was hat er denn eigentlich für Bücher geschickt? Das sind lauter Romane von Walter Scott. So, Walter Scott. Ist ein guter Schriftsteller. Sind die Bücher alle von Scott? Ja, alle. Steckt doch bestimmt eine Spitzbüberei dahinter. Hat er keine Zettel hineingelegt? Schau mal die Bücher gleich durch. Ja, aber was denn nun wieder bloß für Zettel? Nun, solche Zettel, du sollst nachsehen. Nein. Nein, es sind keine darin. Na, schau ordentlich nach. Es sind aber wirklich keine darin. Was soll denn das für Zettel sein? Na, solche Liebeszettel. Hm? Sind keine drin? Nein. Auch nur eine Spitzbüberei. Dann lies mir mal vor, wie sie heißen. Das erste heißt Ivanhoe. Ist ein gutes Buch. Damit kannst du anfangen. Jetzt gleich? Ja, jetzt gleich. Also, so hat sie es immer gemacht. Nur, wie er uns ins Theater einlud, da war Großmutter anders. Er kam eines Nachmittags zu uns herein, setzte sich hin, unterhielt sich lange mit Großmutter und fragte sie, ob sie nie ausgehe und ob sie keine Bekannten habe. Und auf einmal sagte er, ich habe heute eine Loge in der Oper genommen. Es wird der Barbier von Sevilla gegeben, Bekannte von mir wollten mitkommen, aber sie haben abgesagt. Und nun weiß ich nicht... Der Barbier von Sevilla? Ist das derselbe Barbier, der schon zu meiner Zeit gegeben wurde? Ja, sagte er, es ist derselbe Barbier. Dabei sah er mich an. Ich aber hatte bereits alles begriffen und mein Herz ging... Ach, gewiss, natürlich. Wie sollte ich denn den Barbier nicht kennen? Ich habe doch selber vor langen Jahren die Rosina gesungen. Auf einer Hausbühne, versteht sich, nicht in der Öffentlichkeit. Da fragte Ilja, ob wir nicht Lust hätten, mitzukommen. Mir blieb mein Herz fast stehen. Ja, warum denn nicht? In Gottes Namen fahren wir. Meine Enkelin Nastjenka ist noch nie in der Oper gewesen. Und so fuhren wir in die Oper. Waren Sie schon einmal in der Oper? Nein, ich gehe ja nicht fort. Aber die Oper müssten Sie sehen. Das müssten Sie sehen. Diese Helligkeit, die Lichter überall und das Gold an den Wänden und die Damen und die Kleider und die Herren und alles glänzt und diese Musik. Großmutter saß neben mir. Sie war wie verwandelt. Vor allem als die Rosina auftrat und sang, da war Großmutter, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Nastjenka, Nastjenka, Markus, hörst du Nastjenka? Jetzt. Das weiß ich doch noch. Ja. Natürlich, das habe ich doch auch gesungen. Ach, schön. Nastjenka, das ist wie früher. Du weißt ja nicht, Nastenka. Ihr seid ja anders. Ihr seid ja anders, als wir damals waren. Schön. Ja. Wir sangen solche Sachen wie diese hier. Ja, dies. Was? Jenka. Schön. Ich glaube, das war der glücklichste Tag meines Lebens, Michael. Als ich dann schlafen ging, war ich so stolz und so glücklich. Mein Herz schlug so stark. Und immer hörte ich diese Musik in meinen Ohren im Schlaf noch. Ich glaube, ich hörte sie die ganze Nacht hindurch. Zuerst dachte ich, er würde nun häufiger zu uns kommen, aber es war nicht so. Einmal im Monat etwa kam er und immer lud er uns ins Theater ein. Ein paar Mal gingen wir auch mit ihm hin. Und immer war es fast so schön wie beim ersten Mal. Nastenka. Nein, lassen Sie. Sie dürfen mich nicht unterbrechen. Ich bin mit meiner Geschichte noch nicht zu Ende. Gerade vor einem Jahr, im Juni, kam unser Mieter, zu uns und sagte zu Großmutter, er habe nun seine Arbeiten hier in Petersburg abgeschlossen und müsse wieder auf ein Jahr nach Moskau fahren. Nastenka, was ist Ihnen? Nein, nicht reden. Ich bin noch nicht zu Ende. Ich muss Ihnen noch sagen, dass wir uns verlobt hatten, als er ging, und dass wir ausgemacht hatten, wir würden uns über ein Jahr hier wieder treffen. Hier am Kanal, hier des Nachts. Großmutter sollte nicht dabei sein. Wenn wir uns noch liebten, dann wollten wir uns hier treffen. Und sehen Sie, jetzt ist meine ganze Geschichte zu Ende. Das Jahr ist herum. Er muss jetzt wieder hier sein, seit 3 Tagen schon. Und was? Er hat sich nicht blicken lassen. Er ist nicht gekommen. Nastenka, um Gottes Willen, so weinen Sie doch nicht. Woher wissen Sie es denn? Vielleicht ist er noch gar nicht hier. Er ist hier, ich weiß es doch. Er ist angekommen, aber er lässt sich nicht blicken. Nastenka, und ich kann Ihnen nicht helfen? Soll ich zu ihm gehen? Dann kann man das tun. Nein, es geht nicht. Aber warten Sie, wissen Sie was? Sie schreiben ihm einen Brief. Nein, das geht auch nicht. Das kann ich nicht. Warum denn nicht? Nastenka, es kommt doch nur darauf an, was es für ein Brief ist. Aber schreiben müssen Sie ihm. Verlassen Sie sich auf mich. Ich gebe Ihnen keinen schlechten Rat. Das ist unmöglich. Ich würde mich ihm ja aufdrängen. Aber Nastenka, Sie haben doch ein Recht darauf. Sie sind verlobt. Sie haben sich ein Versprechen gegeben. Unter diesen Umständen dürfen Sie den ersten Schritt tun. Sie haben ein Recht darauf, sogar ein Vorrecht. Wenn Sie ihm allerdings sein Wort zurückgeben Michael, wollen... Michael, was würden Sie schreiben an meiner Stelle? Ich? Nastenka? Sie wissen es nicht? Ich würde so schreiben. Geehrter Herr... Ist es nötig, geehrter Herr? Unbedingt. Übrigens, warum auch nicht? Ich glaube... Ja, reden Sie weiter. Geehrter Herr, entschuldigen Sie, dass ich... Aber nein, es sind ja keinerlei Entschuldigungen erforderlich. Die Verhältnisse rechtfertigen ja alles. Schreiben Sie einfach, ich schreibe an Sie. Verzeihen Sie meine Ungeduld, aber ich habe mich ein ganzes Jahr lang in meiner Hoffnung glücklich gefühlt. Bin ich zu schelten, wenn ich jetzt auch nicht einen Tag der Ungewissheit ertragen kann? Da Sie zurückgekehrt sind, haben Sie vielleicht Ihre Absichten geändert. Aber verzeihen Sie mir, dass sich in meine Seele auch nur für einen Augenblick ein Zweifel eingeschlichen hat. Ja, genau das habe ich mir auch gedacht. Ich danke Ihnen so, Michael. Nastenka, ich bin es. Aber hören Sie lieber zu, Michael. Ich weiß einen kleinen Gasthof unten an der Neva. Dort wird Ilja absteigen. Wir haben es so ausgemacht. Wollen Sie meinen Brief morgen früh dort abgeben? Ich kann tagsüber nicht von meiner Großmutter fort. Und am Abend, dann sagen Sie mir, nein, sagen Sie mir nichts. Geben Sie nur den Brief dort ab und kommen Sie am Abend wieder hierher. Ja, aber der Brief. Nastenka, zuerst muss ja doch der Brief geschrieben werden. Übermorgen also. Hier ist der Brief. Nastenka. Warum haben Sie es mir nicht gesagt? Ach, ich habe ihn schon lange geschrieben. Ich brachte es nur nicht über mich, es zu gestehen. Jetzt kenne ich Sie, jetzt weiß ich auch, dass mein Brief richtig ist. Sie bringen ihn hin. Ja, Nastenka. Morgen früh. Oh, Michael, ich danke Ihnen. Adieu. Und Sie kommen, ja? Ich komme, Nastenka. Wir trafen uns zum dritten Male, in unserer dritten weißen Nacht. Am Morgen war ich in dem Gasthof, hatte aber nicht nach ihm gefragt. Ich wollte nicht wissen, ob er eingetroffen war. Ich brachte es nicht über mich zu fragen. Als ich am Abend kam, strahlte Nastenka vor Freude. Sie erwartete eine Antwort. Und die Antwort musste er selbst sein. Sie war schon eine Stunde lang vor mir da. Sie wusste, heute kommt er. Er musste kommen. Anfangs lachte sie über alles, was ich sagte, über jedes meiner Worte. Ich wollte von dem reden, wovon mein Herz voll war, aber ich verstummte. Wissen Sie, warum ich mich bei Ihrem Anblick so freue? Warum ich Sie heute so liebe? Sie lieben mich? Ich liebe Sie, weil Sie sich nicht in mich verliebt haben. Ein anderer an Ihrer Stelle hätte angefangen, zudringlich zu werden, mich zu beunruhigen, hätte geseufzt und wäre liebeskrank geworden. Aber Sie sind so nett und so brav. Ich werde Sie beinahe genauso lieben wie ihn. Sie sind so aufgeregt, Nastenka. Sie fürchten sich. Sie glauben, dass er nicht kommen wird. Aber wieso? Doch, ich will es Ihnen gestehen. Sie haben die Wahrheit gesagt, er wird nicht kommen. Ach, ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ich bin nur noch Erwartung, nur noch Angst. Sie müssen mir das verzeihen, Michael. Sie müssen... Michael? Oh, Nastenka. Warum haben Sie meine Hand losgelassen, Michael? Ich dachte, er wäre es. Was wäre dabei, wenn er uns so sähe? Wir wollen ihm zusammen entgegengehen, Michael. Ich will, dass er sieht, wie wir beide uns lieben. Nastenka, wissen Sie, was ich heute getan habe? Ich habe Ihren Brief abgegeben. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe geschlafen. Weiter nichts? Nein, weiter nichts. Erst eine Stunde vor unserer Verabredung wachte ich auf. Aber es war mir, als hätte ich überhaupt nicht geschlafen. Ich kam her, um es Ihnen zu erzählen, und es war mir, als wäre die Zeit für mich stehen geblieben, als werde eine einzige Empfindung, ein einziges Gefühl von nun an mein ganzes Leben erfüllen, als werde der Augenblick eine Ewigkeit dauern. Mein Leben steht still, Nastenka. Ich verstehe kein Wort. Ich weiß es. Ich wollte Ihnen diese seltsame Empfindung schildern, so gut ich könnte. Nastenka, seien Sie still. Hören Sie, Michael, eigentlich ist es nicht gut, dass Sie sich nun doch in mich verliebt haben. Da soll man aus einem Menschen klug werden. Nun haben Sie sich doch in mich verliebt. Stimmt. 11. Ja, es ist 11. Er ist nicht gekommen. Ja. Er konnte ja noch gar nicht kommen, Nastenka. Es ist ja lächerlich, Sie haben mich ganz wirr gemacht. Er kann ja noch gar nicht kommen. Nehmen Sie doch bloß an, er hat heute Abend irgendeine Verabredung, ein Geschäft gehabt und will Ihnen schriftlich antworten. Vor morgen könnte seine Antwort gar nicht bei Ihnen sein. Morgen, gleich bei Tagesanbruch, will ich hingehen und seine Antwort holen. Es kann tausenderlei dazwischen gekommen Ach, sein. Ja, das habe ich gar nicht bedacht. Gewiss, es kann ja alles so sein, wie Sie sagen. Ja, gehen Sie morgen früh hin. Und wenn man Ihnen einen Brief aushändigt, geben Sie mir sogleich Nachricht. Sie wissen ja, wo ich wohne. Ich komme sofort. Soll ich klingeln? Und wenn Fjokla mir öffnet, was soll ich denn sagen? Nastenka, was ist Ihnen denn? Sie sind so gut zu mir, dass ich von Stein sein müsste, wenn ich es nicht empfände. Ich verglich Sie beide miteinander in meinen Gedanken. Und da musste ich weinen. Warum ist er nicht wie Sie? Warum ist er nicht ein solcher Mensch wie Sie? Er ist nicht so gut wie Sie und doch liebe ich ihn mehr als Sie. Ich will sich verstehen, vielleicht noch nicht völlig verstehen, vielleicht noch nicht ganz. Er war immer so ernst, so stolz. Eigentlich habe ich immer etwas Furcht vor ihm gehabt. Vielleicht passen wir gar nicht, gehören wir gar nicht zueinander. Nicht doch, Nastenka. Ja, das bedeutet nur, dass Sie ihn über alles in der Welt lieben. Ihn weit mehr lieben als sich selbst. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht haben Sie recht. Nastenka, sagen Sie mir. Muss er eigentlich kommen? Geht es nicht anders? Ich weiß es nicht, Michael. Ich weiß es nicht. Muss er kommen? Aber Michael, er muss kommen. Er muss. Haben Sie mir gestern alles erzählt, Nastenka? Nein. Ich wusste es, Nastenka. Nein. Nein, ich konnte Ihnen noch nicht alles sagen, aber jetzt bin ich frei. Sie sollen es wissen, Michael. Jetzt, wo ich zum ersten Mal weiß, dass ich ihn wirklich liebe, sollen Sie es wissen. Ich liebe ihn, aber Sie sollen wissen, dass ich ihn auch gehasst habe. Fast immer. Und vom ersten Augenblick an, Michael. Aber ich will es Ihnen sagen. Es war am dritten Tag, den er bei uns wohnte. Da klopfte er und trat bei uns ein. Störe ich Sie, gnädige Frau? Wer ist denn da? Ich, gnädige Frau. Ilja Iljitsch. Ach so, Sie sind es, Ilja Iljitsch. Kommen Sie rein. Guten Abend, Fräulein Nastenka. Guten Abend. Was sagen Sie bloß zu dem Wetter, Ilja Iljitsch? Oktober nennt man das. Wie Januar ist es. Ich warte nur, dass es jeden Augenblick zu schneien anfängt. Wenn ich früher an den Oktober denke, da heizten wir noch nicht und waren noch den ganzen Tag im Garten draußen. Nastenka, hast du Ilja Iljitsch Tee vorgesetzt? Nein, noch nicht, Großmutter. Dann geh hinaus und hol eine Tasse. Ja. Was ist denn los, Nastenka? Die Nadel! War es dein Rock oder mein Rock, der riss? Ich rede doch. Na, was ist denn? Kannst du denn nicht reden? Erst denkst du nicht an die Nadel und reißt alles kaputt und jetzt kannst du nicht reden. Was stehst du denn noch da? Nastenka, was ist Ihnen denn? Nun wusste er alles. Dass ich gefangen war, dass ich nicht lebte, sondern immer nur bei Großmutter saß und immer noch ein Kind war. Er hat es gesehen und er hat gelacht. Und ich habe ihn dafür gehasst. Hat er gelacht? Er muss gelacht haben. Er muss gelacht haben. Ich stand da und noch einmal habe ich ihn gehasst, am Tage, ehe wir in die Oper gingen. Da schickte mich meine Großmutter in den Keller, etwas zu holen, und wie ich im Dunkeln die Treppe hinabging, da tat sich plötzlich die Haustür auf und Ilja trat ins Haus. Ich blieb wie angewurzelt stehen. Zuerst wollte ich fliehen, aber er sah mich gleich. Guten Tag, Frau Nastenka. Guten Tag. Wollen Sie fortgehen? Nein, ich will nur in den Keller. Sagen Sie, Nastenka, ist Ihnen denn nicht langweilig, so den ganzen Tag mit Ihrer Großmutter zusammenzusitzen? Nein. Hören Sie, Nastenka, entschuldigen Sie, dass ich so mit Ihnen rede. Aber glauben Sie mir, ich meine es besser mit Ihnen als Ihre Großmutter. Haben Sie keine Freundin, mit der Sie manchmal zusammen sein können? Nein, ich habe keine mehr, seitdem Herr Schenker fortgezogen ist. Wollen Sie nicht einmal mit mir ins Theater gehen? Ins Theater? Ja, ich weiß nicht, was meine Großmutter dazu sagen würde. Sie können es ja ohne Wissen Ihrer Großmutter tun. Nein, nein, ich werde Großmutter nicht hintergehen, das kann ich nicht tun. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Nastenka. Er wollte mich versuchen. Er wollte mich ausprobieren, wollte sehen, ob das Kind mit ihm ging, denn er rief, oh, ich hasse ihn, ich hasse ihn. Haben Sie ihn immer gehasst? Ja, immer, immer. Nein, nein, nein, ich habe ihn nicht immer gehasst. Als er am nächsten Tage zu uns kam und auch Großmutter mit ins Theater einlud, da habe ich ihn geliebt. Nastenka, wir müssen jetzt gehen. Aber was soll ich denn anziehen? Aber bleiben Sie doch so, wie Sie sind, Nastenka. Aber Sie wissen doch, das geht doch nicht. Ich muss doch etwas anderes anziehen. Aber dann ziehen Sie doch irgendwas an. Sie werden immer hübsch aussehen. Dafür habe ich ihn geliebt. Und auch dann in der Oper. Er saß hinter uns in der Loge. Und während die Musik spielte und Rosina sang und auch Großmutter mitsang, da beugte er sich plötzlich zu mir vor. Ich spürte, wie er seinen Kopf nahe an mich heranbrachte. Gefällt's Ihnen, Nastenka? Ja. Ist es nicht herrlich? Ja, es ist herrlich. Wollen wir oft hierher gehen, Nastenka? Ja. Ich dachte, Sie haben schwarzes Haar, Nastjenka. Habe ich nicht schwarzes? Doch, auch. Aber es ist doch golden. Jetzt gegen das Licht sehe ich es. Dafür habe ich ihn wieder geliebt. Und ich habe es nicht mehr vergessen. Ich war wie im Fieber. Und ich glaubte zuerst, auch er liebe mich. Aber als ich ihn dann nur noch so selten sah, da wusste ich, ich hatte ihm nur leid getan, weil ich bei Großmutter ein so freudloses Leben hatte, weiter nichts. Und als die Opernsaison zu Ende ging, hört es ganz auf, er kam nicht mehr. Wenn wir uns begegneten, es war immer auf der Treppe, grüßte er nur schweigend und mit so ernster Miene, als wollte er nicht mehr mit mir sprechen. Ich aber stand, wenn er schon vorübergegangen war, noch immer wie angewurzelt auf der Stelle und war rot im Gesicht und schämte mich. Jetzt bin ich gleich zu Ende. Genau vor einem Jahr kam der Mieter zu uns und teilte Großmutter mit, dass er seine Geschäfte hier vollkommen erledigt hätte und jetzt auf ein Jahr nach Moskau reisen müsste. Als ich das hörte, erblasste ich und fiel wie tot auf einen Stuhl. Großmutter bemerkte natürlich nichts davon. Er verneigte sich, nachdem er uns noch mitgeteilt hatte, dass er uns nunmehr verließe, und entfernte sich. Was sollte ich tun? Ich überlegte lange und grämte mich sehr. Allein zu guter Letzt fasste ich einen Entschluss. Morgen wollte er wegfahren. Ich entschloss mich daher, noch am Abend alles zu Ende zu bringen, nachdem die Großmutter zu Bett gegangen. So geschah es auch. Aus meinen Kleidern und der nötigen Wäsche machte ich ein Bündel und stieg mit diesem Bündel halbtot die Treppe hinauf zu unserer Miete. Ich glaube, ich stieg eine Stunde lang die Treppe hinauf. Als ich seine Tür öffnete, schrie er bei meinem Anblick auf. Er dachte anfangs, ich sei ein Gespenst, lief aber gleich darauf, mir Wasser holen, denn ich hielt mich kaum mehr auf den Beinen. Mein Herz schlug so sehr, dass mir der Kopf davon wehtert und ich ganz verwirrt war. Als ich wieder zu mir kam, legte ich meinen Bündel auf sein Bett, setzte mich daneben, schlug die Hände vors Gesicht und weinte, was ich weinen konnte. Er schien im gleichen Augenblick alles begriffen zu haben und stand sehr blass vor mir. Er schaute mich so traurig an, dass mir das Herz dabei fast wehtat. Hören Sie, Nastjenka, ich kann nichts tun. Ich bin arm. Ich habe zunächst noch nicht einmal eine anständige Stellung. Wovon werden wir leben, wenn ich Sie heiraten wollte? Wir sprachen lange und zum Schluss geriet ich ganz aus dem Häuschen. Ich sagte, dass ich es nicht länger aushalten könnte bei Großmutter, dass ich von ihr fortlaufen wollte, dass es mir zuwider sei, immer mit einer Stecknadel angesteckt bei ihr zu sitzen, und dass ich, ob er es wolle oder nicht, mit ihm nach Moskau fahren würde, denn ohne ihn könnte ich nicht leben. Scham, Liebe und Stolz sprachen gleichzeitig aus mir. Und so fiel ich denn zum Schluss fast wie in einem Krampf auf sein Bett. Ich fürchtete so sehr, dass es mir abschlagen könnte. Stumm saß er einige Minuten da, dann stand er auf, trat an mich heran und nahm meine Hand. Hören Sie, meine Gute, meine liebe Nastjenka, hören Sie, ich schwöre Ihnen, dass wenn ich jemals in die Lage kommen sollte, heiraten zu können, dass nur Sie dann mein Glück sein können. Ich versichere Ihnen, dass nur Sie allein mich glücklich machen können. Hören Sie, ich reise jetzt nach Moskau und werde dort genau ein Jahr verbringen. Ich hoffe, in dieser Zeit meine Angelegenheiten zu ordnen. Komme ich dann zurück und Sie haben mich noch immer gern, dann, ich schwöre es Ihnen, werden wir glücklich sein. Jetzt jedoch ist es unmöglich. Ich kann nicht. Ich habe nicht das Recht, auch nur das Geringste zu versprechen. Allein ich wiederhole, selbst wenn es auch nach einem Jahr noch nicht möglich sein sollte, irgendwann einmal wird es bestimmt werden. Selbstverständlich nur in dem Falle, wenn Sie nicht einen anderen mir vorziehen sollten. Denn binden will ich Sie nicht. Und darf ich Sie nicht. Ja, Das sagte er mir also und fuhr am nächsten Tage fort. Wir hatten beschlossen, Großmutter kein Wort davon zu sagen. Er wünscht es. Nun schauen Sie, damit ist meine Geschichte fast zu Ende. Es ist genau ein Jahr vergangen und... Er kommt, Nastenka. Er muss kommen. Und wenn er nicht kommt? Er wird kommen, es kann nicht anders sein. Wollen Sie noch bis morgen warten? Ich bitte Sie darum. Was wollen Sie tun, Michael? Das sage ich Ihnen erst morgen. Wollen Sie bis morgen warten, Nastenka? Ja. Ich vertraue Ihnen sehr, Michael. Das war unsere dritte weiße Nacht. Und heute regnet es, da wird Nastenka nicht kommen. Was ich tun wollte, hat sie mich gestern gefragt. Ich habe es getan, ich bin bei ihm gewesen. Aber ich habe es nicht getan, ich bin ja nur dort gewesen. Ich habe ja nur nach ihm gefragt und ihn gesehen. Ich habe es nicht getan, ich war schwach. Zu wem wollen Sie? Zu Herrn Ilitsch. Idealitsch. Was wollen Sie von ihm? Ich habe eine Botschaft für ihn. Also, warten Sie mal. Natascha, Natascha! Was ist denn? Hier ist jemand für Herrn Ilitsch. Dann schick ihn doch hin. Gehen Sie rauf, Zimmer 4. Danke. Entschuldigen Sie. Bitte? Sind Sie Ilja Iljitsch? Ja. Sie sind gerade angekommen? Ja. Ich bin vorgestern aus Moskau gekommen. Aus Moskau, ja? Weshalb fragen Sie? Ich habe eine Nachricht für Sie. Das heißt, ich weiß nicht, ob sie für Sie ist. Der Ilja Iljitsch, den ich suche, sollte nicht aus Moskau kommen, sondern... Aus Kasan. Wissen Sie, ob sich noch ein anderer Ilja Iljitsch hier aufhält? Nein. Das wäre doch ein sonderbarer Zufall. Sie irren sich auch nicht? Bestimmt nicht aus Kasan sollte er kommen. Ich erinnere mich genau. Dann haben Sie vielleicht den Namen verwechselt. Oder den Gasthof. Ja, das wird es sein. Sicher habe ich den Gasthof verwechselt. Ich bitte Sie, mich zu entschuldigen. Aber bitte. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie störte. Ich konnte es nicht. Nastenka, verzeih mir. Und heute regnet es und du wirst nicht kommen. Und morgen... Als ich in unserer vierten Nacht zum Kanal kam, wartete Nastenka schon auf mich. Es war 9 Uhr. Ich sah sie schon von Weitem. Sie stand wie damals bei unserer ersten Begegnung auf das Ufergeländer gelehnt und hörte nicht, als ich zu ihr trat. Nastenka. Michael. Oh gut. Schnell, sagen Sie, was hat er gesagt? Ja, sprechen Sie doch. Wo haben Sie den Brief? Sie haben doch einen Brief von ihm. Nein, ich habe keinen Brief. Nein? Oh. Er ist nicht selbst da gewesen. Oh, dann möge ihm Gott verzeihen, wenn er mich so im Stich lässt. Weinen Sie nicht, Nastenka. Versuchen Sie doch nicht, mich zu trösten, Michael. Reden Sie nicht von ihm. Sagen Sie nicht, er wird noch kommen. Er könne mich nicht in so grausamer, unmenschlicher Weise verlassen haben, wie er es ja doch getan hat. Reden Sie nicht von ihm. Mein Gott, womit habe ich das verdient? Hat in meinem Brief, in diesem unglückseligen Brief, etwas Schlechtes gestanden? Wie unmenschlich das ist. Nicht eine Zeile. Nicht eine Zeile. Wenn er wenigstens geantwortet hätte, dass er mich nicht mehr liebe, aber nicht eine Zeile. Was habe ich in diesen 3 Tagen durchgemacht, wenn ich jetzt daran denke, dass ich von selbst zu ihm gegangen bin und mich erniedrigte und vor ihm weinte, bloß weil ich ihn liebte. Weinen Sie nicht, Nastenka. Ich kann es nicht glauben, es kann nicht sein. Wir haben uns geirrt, Sie und ich. Vielleicht hat er meinen Brief gar nicht erhalten. Es ist doch unmöglich, dass er so roh sein kann. Auch den geringsten Menschen auf der Erde behandelt man mit mehr Erbarmen. Ich werde morgen noch einmal zu ihm gehen. Noch einmal? Nein. Ja, waren Sie denn schon einmal bei ihm? Ich war in seinem Gasthof, aber ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe den Brief abgegeben. Aber morgen werde ich zu ihm gehen. Ich werde ihn zwingen, Sie zu achten. Ich werde mit ihm sprechen. Er soll alles erfahren. Nein, nein, Michael, nein, nichts weiter davon. Schweigen Sie. Ich kenne ihn nicht mehr. Ich liebe ihn nicht mehr. Ich werde ihn vergessen. Aber Nastenka, Sie sind außer sich. Ich bin doch ganz ruhig. Sagen Sie nichts weiter. Die Tränen haben nichts zu bedeuten. Ich weine ja nur. Das wird vorübergehen. Michael, Sie hätten doch nicht so gehandelt. Ich hätte nicht so handeln können. Sie wären schonend mit mir verfahren. Sie hätten sich gesagt, dass ich allein in der Welt bin und dass ich nicht verstehe, mich zu beherrschen und dass ich nicht verstanden habe, mich vor der Liebe zu Ihnen zu hüten. Nastenka, Sie quälen mich zu Tode. Ich quäle Sie? Nastenka, hören Sie mich an. Es ist Unsinn, was ich Ihnen jetzt sage. Unsinn, unmöglich, dumm. Ich weiß, dass es sich niemals verwirklichen lässt. Aber ich kann nicht mehr schweigen. Bei allem, was Sie jetzt leiden, bitte ich Sie im Voraus, verzeihen Sie mir. Was ist das denn, Michael? Es ist Wahnsinn, Nastenka, aber ich liebe Sie. Das ist alles. Jetzt werden Sie weggehen. Nein. Ich danke Ihnen, Nastenka. Ich liebe Sie. Zuerst habe ich Sie nur so geliebt, aber jetzt, es geht mir jetzt gerade so wie Ihnen damals, als Sie mit Ihrem Bündel zu Ilja gingen. Es geht mir noch schlechter als Ihnen, Nastenka, denn er liebte niemanden, aber Sie lieben einen anderen. Da muss ich gehen. Michael, bleiben Sie. Nein, ich habe Ihr Vertrauen missbraucht, Nastenka. Ich muss jetzt gehen. Ich kann nicht länger bleiben. Ja, gleich werde ich gehen. Ich will Ihnen alles sagen und dann weggehen. Ich will Ihnen nur sagen, dass Sie es nie erfahren haben würden, dass ich Sie liebe. Wirklich, ich hätte mein Geheimnis bewahrt. Ich hätte nicht angefangen, Sie zu quälen, nein. Aber jetzt konnte ich es nicht mehr aushalten. Sie haben davon angefangen. Sie können mich nicht wegjagen. Aber Michael, ich jage Sie ja nicht weg. Ich habe Sie jetzt gesehen, 3 Nächte lang. Die 4. Nacht jetzt. Sie quälen sich und ich habe Ihnen nicht helfen können, obwohl ich Sie liebe. Da konnte ich nicht mehr schweigen. Sie sollen auch nicht schweigen. Sie haben Mitleid mit mir, Nastenka. Aber gestern, nein, vorgestern, da haben Sie einmal gesagt, dass Sie mich beinahe wirklich lieb gewonnen hätten. Oh, was haben Sie aus mir gemacht? Michael, Sie haben geredet. Nun will ich Ihnen auch alles sagen. Nein, sagen Sie nichts mehr, ich weiß es. Es ist vorbei. Aber können Sie denn gar nicht warten? Warten? Ach, Nastenka. Ich liebe ihn, Michael. Aber das wird vorübergehen, es muss vorübergehen. Ich bin ganz sicher, dass es vorübergeht. Ich spüre ja, dass es jetzt schon vergeht. Vielleicht hört es heute schon auf, denn ich hasse ihn. Er hat sich über mich lustig gemacht, während ich hier mit Ihnen gewartet habe. Sie lieben mich, er hat mich nicht geliebt. Und ich liebe sie auch. Ja, ich liebe sie, weil sie besser sind als er und weil sie... Weil er... Ach, glauben Sie nicht, dass ich unbeständig wäre und schnell vergessen könnte. Er hat mich verachtet. Ich liebe ihn nicht mehr. Das ist jetzt abgeschlossen. Vielleicht war meine ganze Liebe nur eine Täuschung. Vielleicht täuschte ich mich nur, weil ich frei und glücklich sein wollte. Aber ich will davon schweigen. Ich will Ihnen nur sagen, wenn Sie, obwohl ich ihn liebe, obwohl ich ihn geliebt habe, wenn Sie trotzdem noch sagen, wenn Sie glauben, dass Ihre Liebe groß genug ist, um die frühere aus meinem Herzen zu vertreiben, wenn Sie mich immer so lieben wollen, wie Sie mich jetzt lieben, dann schwöre ich Ihnen, dass meine Dankbarkeit und meine Liebe Ihre Liebe würdig ist. Was? Aber jetzt bitte ich Sie inständigst, lassen Sie uns davon nicht mehr reden, bitte. Ja, Nastenka, jetzt bin ich glücklich, wir wollen von etwas anderem reden. Nur schnell, ich bin bereit. Ich lebe ganz allein für mich, aber morgen... Nun, freilich, ich bin, wie Sie wissen, Nastenka, ich bin nur arm, ich habe nur 1200 Rubel jährlich. Aber meine Großmutter hat ihre Pension. Sie wird uns nicht zur Last fallen. Wir müssen sie nur zu uns nehmen. Gewiss. Und Fjokla auch. Und Matron auch. Matron ist meine Haushälterin. Sie ist eine gute Person. Sie hat nur einen Fehler. Sie hat keine Fantasie. Aber das tut ja nichts. Wo wohnen Sie eigentlich, Michael? In der Barnikowstraße, in dem großen Eckhaus. Das ist ein schönes Haus. Ich bin dort noch ein bisschen Miete schuldig, aber... Ich bekomme ja bald mein Gehalt. Ja, und wissen Sie, ich werde vielleicht Stunden geben. Ich werde selbst noch lernen, aber Stunden geben. Ach, es wird alles gut werden, Nastenka. Und wir werden in den Barbier von Sevilla gehen. Er wird jetzt bald wieder gegeben. Ja. Nein, wir wollen lieber nicht in den Barbier gehen. Lieber etwas anderes. Sie haben recht, Nastenka. Ich hatte es nicht bedacht. Ja, und jetzt ist es Zeit, dass ich nach Hause komme. Ich glaube, es ist schon sehr spät. Wir haben genug Kinder reingetrieben. Ich werde nicht nach Hause gehen. Jetzt kann ich doch nicht einschlafen. Nein, schlafen werde ich wohl auch nicht, aber ich muss jetzt nach Hause. Ja, Nastenka. Ich begleite Sie. Und wir machen auch keinen Umweg mehr, nein? Ich verspreche es Ihnen. Gehen wir also. Ja. Nastenka. Ja. Ich muss Ihnen noch etwas gestehen. Hier ist Ihr Brief. Was für ein Brief? Der Ihre, den Sie geschrieben haben. Ich habe ihn nicht abgegeben. Sie haben ihn nicht abgegeben? Nein. Ich konnte nicht. Jetzt dürfen Sie mich verdammen. Es tut nichts, Michael. Es tut gar nichts mehr. Gehen wir also. Nastenka, wenn Sie wüssten, wie ich Ihnen dafür danke, wenn Sie wüssten, was ich jetzt empfinde, ich werde es immer empfinden und nie vergessen. Sehen Sie sich nur den Himmel an, Michael. Sehen Sie doch einmal hin. Ja. Blau. Nein, eigentlich grün. Da, um den Mond herum ist er ganz grün. Morgen wird ein schöner Tag. Ja. Es wird jetzt viele schöne Tage geben, Michael. Jetzt schiebt sich die Wolke über den Mond. Oh. Sehen Sie? Jetzt wird sie ganz golden an den Rändern. Und jetzt verdeckt sie ihn. Nastenka. Nein, schauen Sie den Mann nicht an, Nastenka. Schauen Sie den Himmel. Den schönen Himmel, Nastenka. Nastenka, wer ist der Mann, der dort steht? Ilja! Nastenka! Nastenka. Was ist, Matrona? Herr Michael, hier ist die Post. Ein Brief für Sie. Ein Brief? Von wem? Das weiß ich nicht, Herr Michael. Sehen Sie zu, vielleicht steht es drin, von wem er ist. Nastenka. Verzeihen Sie mir, ich habe sowohl Sie als auch mich selbst getäuscht. Klagen Sie mich nicht an, Michael. Ich habe gesagt, dass ich Sie lieben würde und ich liebe Sie auch. Ja, mehr als das, könnte ich Sie doch beide zugleich lieben. Ich werde diese Erinnerung bewahren, Michael, und an ihr festhalten. Ich werde sie nicht vergessen. Dazu ist mein Herz zu beständig. Was hätte ich dir zu verzeihen, Nastenka? Ich habe euch lange gesehen. Ihr ging die Straße hinab. Dann war die Straße leer, nur noch die Häuser und ich. Und diese weiße Nacht. Sie veränderte sich plötzlich. Der Himmel wurde immer grüner, wie von der Erde her erhellt. Und mir war, als müsste jetzt etwas geschehen. Aber es war nur der Morgen, der kam.